Erster im Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen. Sein Gewand füllte den ganzen Tempel. Zweiter Seraphe standen vor ihm, jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckte er sein Gesicht, mit 2 anderen seine Füße und mit den restlichen 2 flog er. Dritter, sie riefen einander immer wieder zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Erde. Vierter, wegen ihres lauten Rufens bebten die Türschwellen und die Fundamente. Gleichzeitig füllte sich das Haus immer mehr mit Rauch. Fünfter, da sagte ich, weh mir. Ich bin verloren. Denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe unter einem Volk, das auch unreine Lippen hat. Meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Sechster, dann flog einer der Seraphe zu mir. Er hatte einen glühenden Stein in der Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Siebter, er berührte damit meinen Mund und sagte, weil dieser Stein deine Lippen berührt hat, ist deine Schuld weggenommen und deine Sünde vergeben. Achter, danach hörte ich die Stimme des Herrn, der fragte, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Ich antwortete, hier bin ich. Sende mich. Neunter, er antwortete, geh und sprich zu diesem Volk, ihr sollt immerfort hören, aber nichts verstehen. Ihr sollt immerfort sehen, aber nichts erkennen. Zehnter, mache das Herz dieses Volkes hart, verstopfe seine Ohren und blende seine Augen. So sollen sie mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herzen nichts verstehen, damit sie sich nicht bekehren und geheilt werden. Elfter, ich fragte, wie lange, her? Er antwortete, bis die Städte zerstört sind und keine Bewohner mehr haben, bis die Häuser leer sind und die Felder zu einer Wüste geworden sind. Zwölfter, dies wird so lange dauern, bis der Herr die Menschen weit weggeschickt hat und das Land völlig verlassen ist. Dreizehnter, und selbst wenn nur ein Zehntel der Menschen übrig bleibt, wird auch dieses Zehntel wieder zerstört werden. Es wird wie ein Baumstumpf sein, der nach dem Fällen einer Terebinte oder Eiche übrig bleibt. Doch dieser Stumpf wird ein heiliger Same sein.